Geliebte, im Laufe der Geschichte hat Gott Männer und Frauen berufen, Werkzeuge seiner Kraft und Gnade zu sein. Doch es ist wichtig, eine enge Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben. Der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft, sondern eine Person, mit der wir täglich in Beziehung treten können. Wenn wir seine Gegenwart anerkennen und ihm erlauben, in uns zu wirken, werden wir zu Kanälen seiner verwandelnden Kraft. Die Bibel versichert uns in Apostelgeschichte 1,8: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Dieser Vers zeigt, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns befähigt, wirksame Zeugen der Liebe Gottes zu sein. Wenn wir eine tiefe Gemeinschaft mit dem Geist suchen, stattet er uns mit Gaben und Fähigkeiten aus, um die göttliche Berufung in unserem Leben zu erfüllen. Das Geheimnis, die Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren, liegt in der völligen Hingabe. Die größte Kraft, die Gott einem Menschen gegeben hat, ist die Kraft des Gebets. Das erinnert uns daran, dass wir durch aufrichtiges Gebet und vollständige Hingabe Raum schaffen, damit der Heilige Geist frei in uns und durch uns wirken kann. Dennoch kennen viele Christen die Tiefe dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist nicht. Sie führen geistlich verarmte Leben, ohne die Fülle der Kraft zu erfahren, die für sie bereitsteht. Jesus hat uns in Johannes 14,16-17 verheißen: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Diese Verheißung gilt uns allen, und es liegt an jedem Einzelnen, diese enge Beziehung zu suchen. Um die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen, ist es entscheidend, ein Leben in Heiligkeit und Gehorsam zu führen. Paulus mahnt uns in Epheser 4,30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Unsere Handlungen und Einstellungen können unsere Gemeinschaft mit dem Geist beeinflussen. Deshalb sollten wir danach streben, so zu leben, dass es ihm gefällt, indem wir uns vom Bösen abwenden und die Gerechtigkeit suchen. Darüber hinaus spielt der Glaube eine entscheidende Rolle. Hebräer 11,6 lehrt uns: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Auf Gottes Verheißungen zu vertrauen und zu glauben, dass er uns mit seinem Geist erfüllen will, ist grundlegend, um seine Fülle zu erleben. Wenn wir uns ganz hingeben und eine tiefe Beziehung mit dem Heiligen Geist suchen, beginnen wir, Veränderungen in unserem Leben zu sehen. Die Frucht des Geistes, wie in Galater 5,22-23 beschrieben, wird sichtbar. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Eigenschaften spiegeln die Natur Christi in uns wider und beeinflussen die Menschen um uns herum. Wenn wir dem Geist erlauben, uns zu gebrauchen, kann er außergewöhnliche Werke vollbringen zur Ehre Gottes. Dennoch ist es entscheidend, sich daran zu erinnern, dass die Kraft des Geistes nicht nur für äußere Erscheinungen bestimmt ist, sondern vor allem zur inneren Verwandlung dient. Römer 12,2 mahnt uns: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Der Heilige Geist wirkt in unserem Inneren, formt uns in das Bild Christi und erneuert unser Denken. Wenn wir diese Intimität mit dem Geist suchen, sollten wir auf seine sanfte Stimme und Führung achten. Jesaja 30,21 versichert uns: Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir herspricht. Dies ist der Weg, den geht. Die Sensibilität für die Führung des Geistes leitet uns auf jedem Schritt unseres Glaubensweges. Die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen ist nicht nur wenigen Auserwählten vorbehalten, sondern eine Verheißung für alle Gläubigen. Wenn wir uns ganz hingeben, Heiligkeit suchen, Glauben ausüben und eine enge Beziehung zu ihm pflegen, werden wir seine Fülle in unserem Leben erfahren. Wenn der Heilige Geist ein völlig hingegebenes Herz findet, bleibt er nicht nur, er verwandelt, erneuert, stärkt. Viele suchen nach großen Erlebnissen und sichtbaren Zeichen, vergessen aber, dass das größte Wunder in uns selbst beginnt. Die wahre Offenbarung der Kraft Gottes ist die Veränderung unseres Charakters, das Ablegen des Egos und die Bereitschaft zu lieben, wie Christus geliebt hat. Wenn diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird, wie es in Römer 5,5 heißt, dann ist das der Beweis, dass der Heilige Geist frei in uns wirkt. Diese Liebe heilt Wunden, stellt Familien wieder her und gibt dem Leiden einen Sinn. Gott sucht nicht nach außergewöhnlichen Talenten oder besonderen Fähigkeiten. Er sucht nach zerbrochenen Herzen, die ihre völlige Abhängigkeit von ihm anerkennen. David verstand das, als er in Psalm 51, 17 sagte: Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Zerbrochenheit ist der fruchtbare Boden, auf dem der Heilige Geist seine Samen pflanzt und Gaben, Mut und Führung erblühen lässt. Es geht nicht darum, wie wir uns vor Menschen präsentieren, sondern wie wir uns vor Gott hingeben. Oft erwarten wir, dass der Heilige Geist wie ein stürmischer Wind oder wie eine lodernde Flamme über unserem Haupt kommt, aber er kommt auch in der Stille. Elia erkannte das in 1. Könige 19,12. Als Gott weder im starken Wind, noch im Erdbeben, noch im Feuer war, sondern in einer sanften, leisen Stimme. Der Heilige Geist spricht in der Einfachheit des Gebets, in der Stille des Morgengrauens, im Moment aufrichtiger Reue. Seine Stimme zu hören erfordert inneren Frieden, ein bereitwilliges Herz und den echten Wunsch zu gehorchen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Wissen über den Heiligen Geist und dem Wandel mit ihm. Wissen ist theoretisch, Wandel ist eine Beziehung. Wenn wir mit dem Geist gehen, lernen wir, den Willen Gottes zu erkennen. Er überführt uns von Sünde, führt uns bei Entscheidungen und stärkt unseren Glauben in Zeiten der Not. Johannes 16, Nummer 13 versichert uns: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist die Aufgabe des Geistes, uns zur Wahrheit zu führen, die frei macht, verwandelt und trägt. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in Momenten des Schmerzes ist eine echte Verheißung. Er ist der Tröster, der unsere Tränen trocknet, wenn niemand sonst sie sieht. In 2. Korinther 1, 3, 4 erinnert uns Paulus daran, dass Gott uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in irgendeiner Bedrängnis sind. Der Trost, den wir vom Geist empfangen, ist nicht nur für uns, sondern damit wir selbst zu Kanälen der Heilung im Leben anderer werden. Die Kraft des Geistes macht uns stark in unserer Schwachheit und großzügig in unserem Leid. Und doch gibt es viele, die dem Heiligen Geist widerstehen. Stephanus sagte vor dem Hohen Rat in Apostelgeschichte 7, 15-1: Ihr Halsstarrigen, immer widerstrebt ihr dem Heiligen Geist. Wir widerstehen, wenn wir darauf bestehen, unser Leben selbst zu kontrollieren, wenn wir Groll hegen, wenn wir Gottes Stimme ignorieren. Aber es gibt eine gute Nachricht. Der Geist gibt uns nie auf. Er steht weiter vor der Tür unseres Herzens und klopft, bereit, einzutreten und zu herrschen. Wenn wir uns hingeben, kommt er mit Kraft, Gnade und Verwandlung. Die Erfahrung mit dem Heiligen Geist sollte nicht gelegentlich sein, sondern täglich. Epheser 5,18 fordert uns auf: Werdet voll Geistes. Das bedeutet einen ständigen Prozess, ein fortwährendes Suchen. Vom Geist erfüllt zu sein, ist mehr als ein emotionaler Moment. Es ist ein Leben voller Hingabe, Gebet und Gehorsam. Je mehr wir suchen, desto mehr entleeren wir uns selbst. Und desto mehr kann er uns mit seiner Gegenwart erfüllen. Der Heilige Geist bereitet uns auch auf den geistlichen Kampf vor. Er rüstet uns mit der Waffenrüstung Gottes aus, gibt uns Unterscheidungsvermögen, um nicht in Fallen zu geraten, und stärkt uns, dem Bösen zu widerstehen. Wie es in 2. Timotheus 1,7 heißt: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Mit ihm stellen wir uns Riesen mit Mut, ertragen Prüfungen mit Hoffnung und überwinden Versuchungen mit Autorität, Aber vergiss nicht, der Heilige Geist ist kein Besucher, sondern ein Wegbegleiter. Er will dauerhaft wohnen, er sucht Intimität, keine gelegentlichen Besuche. Wenn wir diese ständige Gegenwart pflegen, leben wir auf einer tieferen geistlichen Ebene, wo Frieden nicht von Umständen abhängt und Freude nicht aus der Welt kommt. Das ist die Verheißung aus Johannes 14, 23, wo Jesus sagte, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Aus diesem Bewusstsein heraus müssen wir lernen, in allem vom Geist abhängig zu sein. Vom Moment des Erwachens bis zur Stunde des Ruhens sollten wir rufen, führe mich, Heiliger Geist. Er will jeden Schritt, jedes Wort, jede Entscheidung leiten. Und selbst in unseren Fehlern führt er uns zur Reue, zur Gnade, zur Wiederherstellung. Nicht durch Macht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist, sagt Sacharja 4,6. Und wenn er führt, ist der Sieg gewiss. Wir beginnen gerade erst, die Größe eines vom Geist geführten Lebens zu erahnen. Es gibt noch so viel mehr, das er offenbaren, vollbringen und verwandeln möchte. Doch alles beginnt mit einer Entscheidung. Das Herz zu öffnen, den eigenen Willen hinzugeben und zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Er drängt sich nicht auf, er antwortet auf eine aufrichtige Einladung. Und wenn wir seine Gegenwart annehmen, führt er uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Glauben zu Glauben. Wenn der Heilige Geist vollkommen in uns wohnt, verändert sich etwas endgültig. Es ist nicht nur ein flüchtiges Gefühl oder ein Schauer über den Körper, es ist eine Ausrichtung der Seele auf den Himmel. Es ist, als würde die Ewigkeit den Moment berühren. Wir beginnen, das Leben mit den Augen des Glaubens zu sehen, empfinden Mitgefühl, wo zuvor Gleichgültigkeit war, und suchen nach Heiligkeit, wo einst Eitelkeit herrschte. Der Geist wirkt in der Tiefe, reißt bittere Wurzeln aus, zerbricht unsichtbare Ketten und pflanzt Samen, die ewige Frucht bringen. Viele wünschen sich die Kraft, doch nur wenige sind bereit, die Verantwortung zu tragen, die sie mit sich bringt. Vom Geist erfüllt zu sein, ist kein Privileg zur geistlichen Schau, sondern ein Ruf zur Demut, zum Dienen und zum Gehorsam. Philipper 2,13 erinnert uns, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Der Geist wirkt in uns, damit der Wunsch, Gott zu gefallen, stärker wird als der Wunsch, der Welt zu gefallen. Auf unserem Weg wird es Momente geben, in denen wir uns schwach, erschöpft und ohne Richtung fühlen. Doch gerade in diesen Augenblicken offenbart sich der Heilige Geist mit besonderer Zärtlichkeit. Römer 8,26 sagt, ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Wenn unsere Worte verstummen, spricht er weiter zum Vater für uns. Er trägt uns, wenn wir keine Kraft mehr haben, weiterzugehen, wenn wir von Gott tief gebraucht werden. Wollen müssen wir verstehen, dass der Heilige Geist dort nicht wirkt, wo Stolz, Rebellion oder Hartherzigkeit herrschen. Er ist sensibel. Er lässt sich betrüben. Er zieht sich zurück, wenn wir auf falschen Wegen beharren. Jesaja 63,10 sagt, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und er selbst kämpfte gegen sie. Das zeigt uns, dass wir unsere Gemeinschaft mit Sorgfalt und Ehrfurcht bewahren müssen. Ein Leben, das vom Geist erfüllt ist, ist ein Leben voller Frucht, nicht nur voller Gaben. Viele streben nach geistlichen Gaben und sie sind wichtig. Doch der Herr interessiert sich mehr für die Frucht, die du bringst. In Matthäus 7,20 sagte Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Der Geist bringt Früchte hervor, die die Seele berühren. Liebe, die heilt, Freude, die stärkt, Frieden, der beruhigt, Geduld, die trägt, Güte, die verändert. Dieses sichtbare Zeugnis verherrlicht den Vater. Die wahre Salbung ist kein Lärm, sondern Autorität. Sie ist keine Show, sondern Gegenwart. Der Heilige Geist befähigt uns nicht, damit wir gesehen werden, sondern damit Christus erhoben wird. Johannes der Täufer verstand das vollkommen, als er sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3,30. Die Salbung des Geistes wird sichtbar, wenn die Ehre nicht uns gehört, sondern Gott. Wenn die Bühne des Herzens nur von Christus eingenommen ist, hat der Geist völlige Freiheit zu wirken. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das ist eine kraftvolle Wahrheit, die wir oft vergessen. Erstens, Korinther 6,19 stellt uns zur Rede, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Mit diesem Bewusstsein zu leben verändert unsere Einstellungen, unsere Entscheidungen, unsere Art, mit Menschen umzugehen. Alles wird in Ehrfurcht getan, weil der ewige Gott in uns wohnt. Die Führung des Geistes ist immer sicher. Auch wenn wir den Weg nicht verstehen, können wir dem Führenden vertrauen. Sprüche 3,6 lehrt uns, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Der Heilige Geist führt uns oft auf Wegen, die für menschliche Augen seltsam erscheinen, aber aus Gottes Sicht vollkommen sind. Oft bringt er uns in die Wüste, nicht um uns zu strafen, sondern um uns vorzubereiten. Die Stille der Wüste offenbart die Tiefe des Glaubens. Ist es möglich, ein christliches Leben ohne die Kraft des Geistes zu führen? Ja, das ist möglich. Aber es wird ein oberflächliches, schwaches, verletzliches Leben sein. Eine Lampe kann am richtigen Ort stehen, aber ohne Strom spendet sie kein Licht. So ist das Leben ohne den Geist. Äußerlich vorhanden, aber innerlich kraftlos. Wir sind nicht berufen, geistlich nur zu überleben, sondern in Fülle zu leben. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Johannes 10,10. Diese Fülle ist nur durch den Geist möglich. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, entsteht eine Kühnheit, die nicht aus dem Fleisch kommt, sondern vom Himmel. Petrus, der Jesus zuvor aus Angst verleugnet hatte, stand voller Geist auf und predigte mit Autorität zu Pfingsten. Derselbe Petrus, dieselbe feindliche Umgebung, aber nun mit einer Kraft, die nicht von ihm kam. Das ist es, was der Geist tut. Er verwandelt uns von innen heraus und befähigt gewöhnliche Menschen zu außergewöhnlichen Taten. Die Gegenwart des Geistes bringt Reinheit des Herzens hervor. Und wie kostbar ist ein reines Herz? Matthäus 5,8 sagt, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn der Geist frei in uns wohnt, reinigt er die Augen, der Seele, entfernt die Unreinheiten von Eitelkeit, Neid und Zorn. Wir beginnen mit Gottes Augen zu sehen und das verändert alles. Wir beginnen, die zu lieben, die wir früher verurteilt haben und denen zu vergeben, die wir zuvor gemieden haben. Die Hingabe an den Geist ist ein fortwährender Prozess. Ein Moment am Altar, ein leidenschaftliches Gebet oder eine aufrichtige, Träne reichen nicht aus. Es ist ein Lebensstil. Jeden Morgen sollten wir das Versprechen erneuern. Heiliger Geist, führe heute meine Schritte. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Bereitschaft. Er sucht keine Heiligen aufgrund von Verdienst, sondern aufgrund von Hingabe. Und je mehr wir uns hingeben, desto mehr führt er uns zur wahren Heiligkeit, jener, die vom Kreuz ausgeht. In Krisenzeiten ist der Heilige Geist unser Anker. Wenn alles wankt, hält er uns fest. Wenn Angst aufkommt, haucht er Hoffnung. Wenn Zweifel anklopfen, bringt er Gewissheit. Er ist es, der uns an Gottes Verheißungen erinnert, unser Inneres stärkt und uns wieder aufrichtet, wenn in uns alles aufgeben will. Es gibt keine stärkere Kraft als die Gegenwart des Geistes in einem Herzen, das glaubt. Genau an diesem Punkt sind viele eingeladen, eine Entscheidung zu treffen, weiter auf sich selbst zu vertrauen oder sich der Führung des Heiligen Geistes hinzugeben. Er zwingt nicht, sondern lädt ein. Er drängt nicht, sondern ruft. Wenn wir Ja sagen, kommt er, verwandelt, erfüllt, leitet und lässt uns niemals allein. Möge unser Herz immer bereit sein zu sagen, sprich Herr, dein Diener hört. Und so gehen wir weiter, geführt von dieser sanften Gegenwart. Wenn der Heilige Geist in einem Herzen Freiheit findet, beginnt er, Gaben zu aktivieren, die geschlummert haben. Nicht, weil wir aus uns heraus würdig wären, sondern weil er die Herrlichkeit Gottes durch verfügbare Gefäße offenbaren will. In 1. Korinther 12 erklärt Paulus, dass es verschiedene Gaben gibt, aber denselben Geist. Er gibt jedem, wie er will und mit einem klaren Ziel, den Leib Christi zu erbauen. Das zeigt uns, dass die Gabe, die du trägst, nicht zur Selbstdarstellung dient, sondern zum Dienst, zum Trost, zur Lehre und zur Stärkung der Gemeinde. Doch damit diese Gaben sich voll entfalten, ist es nötig, mit geistlicher Oberflächlichkeit zu brechen. Der Geist bewegt sich nicht in Umgebungen leerer Religiosität, wo Schein herrscht, aber es an Wesen fehlt. Aus diesem Grund war Jesus so deutlich gegenüber den Pharisäern. Sie hatten die Form, aber nicht das Feuer. Sie hatten Liturgie, aber kein Leben. Der Heilige Geist sucht echte, intime, tiefe Gemeinschaft. Er wird nicht von Auftritten angezogen, sondern von Wahrheit. Diejenigen, die mit dem Geist gehen, beginnen, seine Stimme in den Details wahrzunehmen. Er kann durch einen einfachen Satz sprechen, durch eine plötzliche Erinnerung, durch eine innere Unruhe. Er flüstert Weisheit, wenn wir vor schwierigen Entscheidungen stehen. Jakobus 1,5 ermutigt uns: Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Der Geist ist der Kanal dieser himmlischen Weisheit. Er zeigt uns nicht nur, was zu tun ist, sondern auch den richtigen Moment zum Handeln. Die Gegenwart des Heiligen Geistes bringt Ordnung, wo Verwirrung herrscht. In 1. Mose 1 sehen wir, dass der Geist über dem Chaos schwebte und aus ihm entstand die Schöpfung. Das ist ein geistliches Prinzip. Wo der Geist ist, wird das Chaos in Bestimmung verwandelt. Oft sind unsere Gedanken durcheinander, unsere Gefühle unruhig und wir sehen keinen Ausweg. Doch wenn wir vor Gott still werden und dem Geist erlauben zu wehen, ordnet er, was unmöglich schien zu ordnen. Der Geist lehrt uns auch, wirksam zu beten. Nicht nur mit wiederholten Worten, sondern mit lebendigem Gebet, das mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Jesus sagte in Lukas 11,13: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das zeigt uns, dass das Gebet um mehr vom Geist im Willen des Vaters ist. Und wenn wir so beten, antwortet der Himmel. Ein vom Geist erfülltes Leben führt zu geistlicher Sensibilität. Wir beginnen, hinter die Fassaden zu sehen. Der Geist offenbart Absichten, deckt Fallen auf, schützt vor übereilten Entscheidungen. Er zeigt uns, was ewig ist und was vergeht. Diese geistliche Sicht bewahrt uns vor dem Fall, vor falschen Bündnissen, vor krummen Wegen. Wie es in 1. Johannes 2,27 heißt: Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und wie sie euch alles lehrt, so bleibt in ihr. Doch mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Der Heilige Geist rüstet uns nicht aus, damit wir Zuschauer sind, sondern Zeugen. Er sendet uns in die Welt als Licht in der Finsternis, als Salz inmitten der Verderbnis. Für einen stagnierenden Glauben ist kein Platz, wenn wir vom Geist bewegt werden. Markus 16,15 sagt: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der Geist drängt uns zum Handeln. Er zerbricht Bequemlichkeit und führt uns zur Erfüllung der Mission. Es ist unmöglich, die Kraft des Geistes zu erfahren und derselbe zu bleiben. Wenn er berührt, verwandelt er. Wenn er spricht, überführt er. Wenn er eintritt, reinigt er. Das verlangt tägliche Hingabe. Manchmal wird es nötig sein, auf etwas zu verzichten, das wir lieben. Manchmal müssen wir dem ins Auge sehen, was aus uns geworden ist. Doch jeder Schritt des Gehorsams bringt uns näher an Gottes Herz. Und je näher wir ihm sind, desto klarer hören wir seine Stimme. Und selbst wenn wir fallen, ist es der Heilige Geist, der uns wieder aufrichtet. Er klagt uns nicht an wie der Feind. Er überführt uns mit Liebe, zieht uns mit Gnade und stellt uns mit Geduld wieder her. Jesaja 42,3 sagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der Geist sieht Wert, wo die Welt Versagen sieht. Er entfacht die Flamme neu, wenn alles dunkel erscheint. Er erinnert uns daran, dass es noch einen Sinn gibt, dass der Ruf Gottes noch immer gilt. In einer so hektischen Generation voller Ablenkungen lädt uns der Geist zur Stille ein. Psalm 46,10 ruft uns eindringlich zu, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wir werden den Geist nicht im Lärm hören, sondern im Schweigen einer hingegebenen Seele. Er spricht im Verborgenen, im Morgengrauen, beim Lesen des Wortes, beim Brechen des Brotes. Und wenn wir ihn hören, bleibt kein Zweifel. Wir wissen, dass Gott nahe ist. Der Weg mit dem Geist ist eine Einladung zum Himmel mitten auf Erden. Er ist die Verbindung zwischen Gottes Thron und unserem Herzen. Er offenbart Christus, verherrlicht den Vater, baut die Gemeinde auf. Er salbt uns, um die Zerbrochenen zu heilen, die Gefangenen zu befreien und den Bedrängten gute Botschaft zu bringen. Wie Jesaja prophezeite, der Geist Gottes, des Herrn, ist auf mir. Jesaja 61,1. Dieser Geist ist auf uns. Er ist in uns. Er ruft uns, einen Glauben zu leben, der Berge versetzt. Versteh am Ende. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Etappe auf dem christlichen Weg. Er ist das Zentrum davon. Ohne ihn gibt es Religion. Mit ihm gibt es Leben. Ohne ihn gibt es Rituale. Mit ihm gibt es Feuer. Mögen wir niemals versuchen, alleine zu gehen. Möge jeder Schritt, jede Entscheidung, jeder Atemzug von dieser verwandelnden Gegenwart geführt sein. Möge der Ruf unseres Herzens immer lauten: Lass mich nicht ohne dich leben, Heiliger Geist. Wenn wir eine Generation sehen wollen, die vom Feuer der Liebe Gottes erfasst ist, müssen wir bei der persönlichen Hingabe an den Heiligen Geist beginnen. Erweckung beginnt nicht in der Menge. Sie beginnt in Herzen, die sich im Verborgenen beugen. Sie beginnt, wenn ein Mann oder eine Frau entscheidet, dass das Leben nach dem Fleisch keine Option mehr ist. Wenn man im Morgengrauen aufsteht und ruft, Herr, ich brauche dich mehr als die Luft, die ich atme. Der Geist bewegt sich dort, wo echter Durst herrscht. Wie Jesus in Johannes 7,38 sagte, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Ströme fließen dort, wo Glaube, Gehorsam und Zerbrochenheit sind. Und wo der Geist fließt, hat Angst keinen Raum mehr. Er ist die vollkommene Liebe, die jede Furcht vertreibt, wie es in 1. Johannes 4,18 steht. Es geht nicht um die Abwesenheit von Problemen, sondern um die ständige Gegenwart dessen, der größer ist als jede Bedrängnis. Wenn der Geist in uns wohnt, begegnen wir dem Sturm mit der Gewissheit, dass wir im Boot nicht allein sind. Er beruhigt nicht nur das Meer. Er lehrt uns, auf dem Wasser zu gehen, mit dem Blick fest auf Christus gerichtet. Doch es gibt ein Geheimnis, das nur wenige kennen. Der Heilige Geist führt uns auch in die Wüste. Er führte Jesus in die Wüste, um versucht zu werden. Nicht um ihn zu zerstören, sondern um ihn vorzubereiten. Die Wüsten des Lebens sind kein Zeichen von Verlassenheit, sondern von Veredelung. In ihnen lehrt uns der Geist, zu vertrauen, zu hören, abhängig zu sein. Wenn alles still wird, spricht er umso deutlicher. Und wenn wir aus der Wüste herauskommen, sind wir nicht mehr dieselben. Wir kommen mit Autorität zurück, bereit, die Fülle unserer Berufung zu leben. Der Heilige Geist ist auch der Lehrer, der uns das Lieben lehrt. Nicht die Liebe, die etwas erwartet oder an Bedingungen geknüpft ist, sondern die opferbereite Liebe, die vergibt, aufnimmt und trägt. Römer 5,5 sagt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde durch den Geist, der uns gegeben ist. Diese Liebe trägt Beziehungen, heilt Wunden und gibt dem Geben einen Sinn. Ohne ihn erkaltet die Liebe. Mit ihm wärmt sie selbst die kältesten Herzen. Und es ist unmöglich, über den Geist zu sprechen, ohne über Heiligkeit zu sprechen. Der Geist ist heilig. Und wo er ist, da geschieht Verwandlung. Er wohnt nicht in geteilten Herzen, in Leben, die mit einem Fuß in der Welt und dem anderen im Glauben stehen. 1. Petrus 1,16 ruft uns zu: Seid heilig, denn ich bin heilig. Diese Heiligkeit ist kein drückender Zwang, sondern ein Ruf zur Freiheit. Der Geist befreit uns von der Sünde, nicht um uns in Schuld gefangen zu halten, sondern um uns mit Frieden, Leichtigkeit und Sinn zu erfüllen. Es gibt ein Geheimnis, das viele Christen noch nicht entdeckt haben. Der Heilige Geist wird nicht willkürlich gegeben, noch kommt er automatisch. Es braucht eine Haltung, die seine Gegenwart anzieht, einen geistlichen Schlüssel, der Raum schafft, damit seine Kraft sich entfalten kann. Dieser Schlüssel ist der Glaube, gefolgt von echter Reue. Nicht bloß ein emotionales Bedauern, sondern eine tiefe Entscheidung, die Sünde zu verlassen und sich der Gnade hinzugeben. In Apostelgeschichte 2,38 sprach Petrus mit Kühnheit: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es ist eine göttliche Abfolge: Reue, Vergebung und dann die Gabe. Das ist ein entscheidender Punkt. Viele wollen die Kraft, aber nicht den Altar. Sie wollen die Gaben, aber nicht das Kreuz. Der Heilige Geist wird über Herzen ausgegossen, die durch das Blut Christi gereinigt sind und ihre völlige Abhängigkeit von Gott anerkennen. Es gibt keine Abkürzung zur Fülle des Geistes. Der Weg führt über freiwillige Demut, ehrliches Bekenntnis und ein brennendes Verlangen nach einem heiligen Leben. Psalm 24,3-4 stellt uns die Frage: Wer darf hinaufsteigen zum Berg des Herrn? Wer darf an seinem heiligen Ort stehen? Der, dessen Hände unschuldig und dessen Herz rein ist. Die Erfahrung der Taufe im Heiligen Geist ist mehr als nur eine Lehre. Sie ist eine Bekleidung mit Kraft, um den Ruf Gottes zu erfüllen. In Apostelgeschichte 1,8 sprach Jesus zu den Jüngern vor seiner Himmelfahrt: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Kraft dient nicht nur dem Reden in Sprachen, sondern einem Leben, das das Reich mit Kühnheit, Liebe, Wundern und Heiligkeit bezeugt. Es ist die Befähigung, der Sünde zu widerstehen, weise zu handeln und mit Leidenschaft zu dienen. Leider bleiben viele bei der Errettung stehen und gehen nicht weiter zur Fülle. Es ist, als hätte man eine Einladung zu einem Festmahl erhalten, würde sich aber damit zufrieden geben, nur an der Tür zu stehen. Der Geist will uns ganz erfüllen: Verstand, Gefühle, Worte, Entscheidungen. Epheser 5,18 mahnt uns: Sondern werdet voll Geistes. Das ist eine Einladung, nicht nur Lichtblicke der Gegenwart zu erleben, sondern in ständiger Gemeinschaft. Zu leben, als atme man den Himmel mitten auf Erden. Doch es gibt eine Bedingung, die nur wenige verstehen. Der Heilige Geist wird denen gegeben, die sich hingeben. Vollständig. Es geht nicht um religiöse Anstrengung, sondern um Hingabe. Er teilt den Raum nicht mit dem Ego. Der Preis für die Kraft des Geistes ist alles. Und sie hatte recht. Gott offenbart sich nicht teilweise denen, die sich nur teilweise hingeben. Das Feuer des Himmels verzehrt alles oder gar nichts. Moment der Erfüllung reicht nicht aus. Die Kraft des Geistes wird in der Ausdauer des täglichen Suchens erneuert. Es gibt keine Fülle ohne Beziehung. Das Gebet wird zum Treibstoff, das Wort zur Richtung, das Fasten zur Disziplin. All das nicht, um Gottes Liebe zu verdienen, sondern um Raum zu schaffen, damit der Geist sich ohne Hindernisse entfalten kann. 2. Chronik 16,9 erinnert uns: Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ein weiterer wesentlicher und wenig verstandener Aspekt ist, dass der Heilige Geist eine Person ist, die erkannt werden will. Er spricht, er lässt sich betrüben, er führt, er tröstet, er hat einen Willen. Und diese persönliche Beziehung ist das Geheimnis, um in der Kraft zu leben. Ohne den Geist zu kennen, berühren wir nur die Oberfläche des Reiches. Aber wenn wir ihn kennen, beginnen wir, in den Tiefen Gottes zu wirken. 1. Korinther 2,10 sagt: Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und schließlich ist es wichtig zu verstehen, dass die Kraft des Heiligen Geistes nicht zum eigenen Vorteil da ist. Sie dient dazu, Christus zu verherrlichen, dem Nächsten zu dienen, die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien und das Evangelium zu verkünden. Derselbe Geist, der in Christus wirkte, wirkt jetzt in uns. Und wenn Christus vollkommen vom Geist geführt lebte, wie viel mehr sollten wir es tun? Die Kraft steht bereit. Doch es liegt an uns, sie auf eine Weise zu suchen, wie es nur wenige tun. Mit zerbrochenem Herzen, lernbereitem Geist und unerschütterlichem Glauben. In jedem von uns gibt es eine Sehnsucht, die die Welt nicht stillen kann. Wir versuchen, sie mit Erfolgen, Beziehungen, Erlebnissen zu füllen, aber nichts reicht aus. Nur der Heilige Geist füllt diese Leere mit dem, was ewig ist. Er ist die Quelle lebendigen Wassers, die Jesus in Johannes 7, 38, 39 verheißen hat. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Diese Ströme stillen nicht nur, sie fließen über, erreichen, heilen und verwandeln alles um uns herum. Wenn wir in Gemeinschaft mit dem Geist leben, lernen wir, in Gottes Willen zu ruhen. Selbst mitten im Sturm gibt es Frieden. Selbst inmitten des Schmerzes gibt es Hoffnung. Philipper 4, 7 versichert uns, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Dieser Friede kommt nicht aus den Umständen, sondern aus der Gegenwart. Wo der Geist ist, herrscht Frieden, auch wenn alles um uns herum zusammenzubrechen scheint. Und wenn der Geist uns eines mit Nachdruck lehrt, dann, dass wir nicht geschaffen wurden, um allein zu gehen. Der christliche Weg ist gemeinschaftlich, ist Leib, ist Einheit. Er teilt die Gaben weise aus, damit jeder den anderen ergänzt. Es gibt keinen Platz für Vergleich, Neid oder Wettbewerb, wenn man im Geist lebt. 1. Korinther 12, 25, 26 sagt, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Er lehrt uns, den Erfolg des anderen zu feiern, als wäre es unser eigener, und gemeinsam zu weinen im Verlust. Der Geist befähigt uns auch zu vergeben, nicht aus Pflicht, sondern aus Überzeugung. Er zeigt uns die Größe der Vergebung, die wir empfangen haben, und führt uns dazu, dieselbe Gnade weiterzugeben. Epheser 4:32 fordert uns auf, seid aber zueinander freundlich, herzlich und vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Vergeben heißt, den anderen freizulassen, aber vor allem, sich selbst zu befreien. Es ist, das Gewicht von der Seele zu nehmen und Raum für das Wirken des Geistes zu schaffen. In Zeiten großer Unsicherheit und Angst stärkt uns der Heilige Geist mit Kühnheit und Mut. Er erinnert uns an Gottes Verheißungen, wenn alles dagegen spricht. Er führt uns auf schmalen, aber sicheren Wegen. In Josua 1,9 spricht der Herr, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, überall, wohin du gehst. Dieser Mut entsteht, wenn wir die Gewissheit haben, dass der Geist an unserer Seite geht. Und es ist der Geist, der uns für die Ewigkeit vorbereitet. Er versiegelt uns als Eigentum Gottes. Epheser 1,13-14 bezeugt, dass wir, nachdem wir das Evangelium der Rettung gehört und an Jesus geglaubt haben, mit dem Heiligen Geist der Verheißung versiegelt wurden, der das Unterpfand unseres Erbes ist. Er begleitet uns nicht nur in diesem Leben, sondern garantiert auch das, was kommt. Er heiligt uns, formt uns, bereitet uns vor wie eine geschmückte Braut für die Begegnung mit dem Bräutigam. Es gibt ein Feuer, das der Heilige Geist in uns entzündet. Und dieses Feuer erlischt nicht. Es ist die Leidenschaft für Gott, der Eifer für die Wahrheit, das Mitgefühl für die Verlorenen. Jeremia sagte, wenn ich spreche, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Dieses Feuer bewegt Männer und Frauen dazu, alles hinter sich zu lassen, aus Liebe zum Reich Gottes, Der Geist erzieht uns auch. Er korrigiert uns, weil er uns liebt. Hebräer 12,6 sagt, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die Zurechtweisung des Geistes soll uns nicht beschämen, sondern auf den richtigen Weg bringen. Sie bewahrt uns vor zukünftigen Zerstörungen, formt uns in das Bild Christi und hält uns auf dem Pfad des Lebens. Vom Geist korrigiert zu werden, ist ein Vorrecht. Es zeigt, dass wir noch empfänglich für seine Stimme sind. Und soweit wir auch in geistlicher Reife voranschreiten, es gibt immer mehr von ihm zu entdecken. Der Geist ist unerschöpflich. Er offenbart sich in dem Maß, wie wir es tragen können. Er erweitert unsere Sicht, stärkt unseren Glauben, vertieft unser Verständnis. Zweitens, Korinther 3,18 sagt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden, in dasselbe Bild, wie es vom Geist des Herrn geschieht. Das bedeutet, geistliches Wachstum hört nie auf. Für die, die mehr wollen, gibt es immer mehr. Wenn wir das Leben von Männern und Frauen betrachten, die vom Geist geprägt wurden, sehen wir ein gemeinsames Merkmal. Sie alle wurden gebrochen. Keiner von ihnen wurde von Gott gebraucht, ohne vorher durch das Feuer der Hingabe zu gehen, durch die Schule des Wartens, durch den Altar des Gehorsams. Der Geist salbt keine Eitelkeit, sondern Hingabe. Er sucht nicht nach äußerem Glanz, sondern nach Herzen, die bereit sind, das Kreuz treu zu tragen. Und jetzt, nach allem, was wir gehört haben, bleibt nur eine Antwort: ein tiefes Verlangen. Kein flüchtiger Moment der Emotion, sondern eine echte Begegnung. Der Heilige Geist ist heute verfügbar. Nicht nur für einige wenige, sondern für alle, die ihn wirklich wollen. Er ist bereit einzutreten, wo Aufrichtigkeit herrscht. Bereit zu heilen, wo Reue ist. Bereit zu wirken, wo Glaube ist. Warte also nicht länger. Sprich mit ihm wie mit einem Freund. Öffne dein Herz wie vor einem Vater. Übergib dein Leben wie einem Herrn. Sag, Heiliger Geist, nimm alles, was ich bin. Führe mich, verändere mich, erfülle mich. Und du wirst Ströme fließen sehen, wo zuvor Wüste war. Du wirst Leben sehen, wo vorher nur Erschöpfung war. Du wirst sehen, wie Gott durch dich wirkt, wie nie zuvor. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit zu leben, zu lieben, zu überwinden. Freiheit, der Mensch zu sein, zu dem Gott dich berufen hat. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Vielleicht hast du all das gehört und fragst dich jetzt, aber was muss ich eigentlich tun, um diese Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen, die so viele nicht kennen? Die Antwort liegt nicht in komplizierten Formeln oder verborgenen Ritualen. Sie liegt im Kern des Evangeliums, in etwas, das nur wenige wirklich leben: völlige Hingabe, aufrichtige Reue und lebendiger Glaube. Das Erste, was du verstehen musst, ist, der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Er antwortet. Er bricht nicht in ein verschlossenes Herz ein, sondern offenbart seine Kraft in einem Leben, das sich ganz hingibt. Und diese Hingabe beginnt mit Reue. Einer Reue, die über Worte hinausgeht. Es ist die Entscheidung, die Sünde zu verlassen, die Richtung zu ändern, Christus auf den Thron deines Lebens zu setzen. Dann musst du glauben. Nicht oberflächlich, sondern mit einem Glauben, der sich auf Gottes Verheißungen stützt. Jesus sagte, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Er gibt den Geist nicht aufgrund von Leistung, sondern aus Gnade, denen, die mit Aufrichtigkeit bitten, mit tiefem Verlangen, mit echtem Durst. Aber da ist noch mehr. Und das wissen nur wenige. Um die Kraft des Geistes zu empfangen, musst du bereit sein, dich selbst loszulassen. Dem Geist die Kontrolle zu überlassen, über deinen Willen, deine Gefühle, deine Pläne. Genau deshalb erleben viele diese Kraft nie, weil sie den Geist wollen, aber nicht die. Kontrolle abgeben wollen. Die Kraft des Geistes wirkt nicht dort, wo das Ich noch regiert. Du musst ihn jeden Tag suchen. Es ist kein einmaliges Ereignis, es ist ein Lebensstil. Es ist ein beharrliches Gebet, ein Eintauchen in das Wort, ein Stillwerden gegenüber den Stimmen der Welt, um die Stimme des Himmels zu hören. Es ist Fasten, es ist Dienen, es ist Lieben. Der Heilige Geist wird angezogen von Demut, von Heiligkeit, von Hunger nach Gott. Und wenn er das findet, gießt er sich aus. Und wenn er sich ausgießt, beugt sich das Unmögliche, verschwindet die Angst und die Kraft Gottes wird sichtbar. Das ist die Wahrheit, die nur wenige kennen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist nicht den Erfahrensten oder den Gebildetsten vorbehalten. Sie gehört denen, die sich am meisten hingeben, jenen, die die Knie beugen, das Herz aufreißen und mit ihrem ganzen Sein sagen, ich will keinen Tag länger ohne deine Gegenwart leben. Wenn du also diese Kraft willst, warte nicht auf eine starke Emotion oder ein Zeichen vom Himmel. Heute, genau jetzt, im Stillen deiner Seele, sag, Herr, ich gebe mich dir hin, vergib meine Sünden, reinige mein Herz, erfülle mich mit deinem Geist, mach mich zu einem Gefäß für dich. Und dann warte. Warte mit Glauben. Warte mit Heiligkeit. Warte mit Ausdauer. Denn der, der es verheißen hat, ist treu. Das ist das Geheimnis, das nur wenige kennen. Aber das alles verändert, wenn man es lebt. Mögest du den Heiligen Geist nicht nur kennen, sondern erfüllt von ihm leben, von ihm geführt werden und mit seiner Kraft bekleidet sein. Möge diese Reise der Intimität mit dem Geist heute in deinem Herzen neu beginnen. Und mögest du nie wieder allein gehen. Gott segne dich.